Der Geist wahrer Kameradschaft, wir, das deutsche Volk, das deutsche Heer des Weltkrieges beseelte, der Geist der Opferbereitschaft und Treue, er ist wieder erstanden und wird als lebendige Kraft in unserem ganzen Volk. Der Geist, der vor einem Jahre in Potsdam einen Schlussstrich zog unter alles, was undeutsch war, der seine beste Verkörperung findet in zwei Gestalten, in der Gestalt des ehrfurchtgebietenden Reichspräsidenten, des Generalfeldmarschalls von Hindenburg, und in der Gestalt unseres großen Volkskanzlers und Führers Adolf Hitler.